Ganz kurz, ich gehe auf, ja, ich habe einen Zettel da liegen, wir gehen einfach die Fragen durch. Zuerst einmal, was du machst bei der Ja, IA heißt der? Eistee, Ja, ja. wie spricht man das eigentlich heißt? Ausgesprochen wird es Weil. IASTE oder IST, weil wir sind ja, IAST. we're international, wir sprechen Englisch. Und das kommt eben, das ist ein Kürzel für die International Association for Exchange for Students for Technical Experience. Also wir machen dann praktisch Austauschpraktika für Techniker und Naturwissenschaftler. Und ja, das ist, versteckt sich halt hinter dem Akronym. Ist ein bisschen unhandlich, versteht niemand auf den ersten Moment und manchmal ein bisschen sperrig, aber es hat einfach Tradition und ja, die IAST, die gibt es halt schon ein bisschen länger. Aber ja, zuerst einmal ganz kurz, wirst du fragst so, Werdegang. Ja, also Informatik-Oberschule, die Südtiroler Entsprechung von der HTL habe ich gemacht. Also, wie man raushört, bin ich halt kein reiner Urtiroler, sondern einer von denen da im Süden. Im Süden, Im ja. Süden, der was dann Knödel mit Spaghetti mischen und die ganzen Vorurteile, ja. Offiziell ist man ja Italiener mit dem Pass. Und. Ja, man kann sich Ja, ja aussuchen. na, das passt alles. Und dann habe ich halt die Gewerbeoberschule gemacht, das ist vergleichbar mit der HTL da, Ja. Fachrichtung Industrieinformatik. Habe dort mein Nerd-Dasein begonnen und bin dann weiter auf die Universität, wo eigentlich irgendwie ein halbes Jahr vor die Uni angefangen hat, das könnte ich auch mal machen, anstatt zu arbeiten. Verlängern wir irgendwie das lustige Leben. Ja. Und habe dann halt angefangen, Informatik zu studieren. Bin ich jetzt dann quasi seit 2005 dran. Es zieht sich ein bisschen, weil ich einfach arbeite nebenbei. Und ja. Und dann im dritten Semester ist halt der Infostandl auf der Universität gewesen. Die Ja. damalige Präsidentin war dort, hat mich halt angeworben. Gehen wir mal Info um den, schaut sich irgendwie an, wie die Bilder für die Praktika sein, wie die Studenten und die Leute so drauf sein, wie die arbeiten. Und dann setzt man sich dazu, trinkt ab und zu mal bei Mitarbeitersitzung ein Bier mit, hat halt ein bisschen mehr Social Life und bleibt, verhängt dort. Und dann hast du dann, ja, möchtest nicht mal was Sinnvolles machen? Wie wär's mit Marketing? Muss schon vorher T-Shirts bestellen und Kugelschreiber und schauen, dass halt unsere Logobestände passen und so weiter. Und dann habe ich halt dort angefangen, mehr mitzuorganisieren. Praktikumsstellen suchen, Studenten betreuen und dann, ja, man wächst da rein, wächst mit den Aufgaben, stellt sich selbst neue. Das ist dann, wie es halt im Vereinsleben so geht. Ist man dann mittendrin Ja, auf einmal. und ja, offensichtlich bin ich jetzt weiter im IAST-Vereinsleben rein, als ich mir zu Anfang gedacht habe. Also, Ja, du bist ja befördert worden. ja, befördert, befördert. Ich bin jetzt im Nationalkomitee, also da Österreichweit. werden wir dann auch später nochmal, glaube ich, kurz die Struktur anreißen. Ja. Oder machen wir das am besten gleich. Also in Innsbruck gibt es eine IAST, die IAST Innsbruck. Ja. Wir machen halt die Betreuung lokal für die Firmen und für die Praktikanten und mit den Studenten Kontakte halten, mit der Universität Kontakte halten. Und dann drüber gibt es in jedem Land das Nationalkomitee, was halt die einzelnen Lokalkomitees untereinander koordiniert. Für Wissensausgleich sorgt oder einfach, hey Leute, ihr braucht nicht alle jede Arbeit für euch selbst machen. Wenn wir mal einen Flyer bauen, bauen wir dann gleich für alle oder einfach dort Mehrgleisigkeiten ein bisschen abbauen, dass wir einfach gut Ja, zusammenarbeiten. genau. Ja. Und dann gibt es dann noch international, gibt es über 83 Mitgliedsländer, in denen dann die Praktika angeboten werden und in denen es den Verein gibt, wo es dann nochmal eine internationale Ebene gibt. Das ist die IAST ASBL, ist ein französisches Kürzel für Association. Boah, das kann man dann im Internet nachschauen. Ja, das kommt dann in die Show Notes. Show Notes, genau. Ja, und jetzt bin ich halt im Nationalkomitee Marketinger und bin dafür zuständig, vom Kugelschreiber bis zum Feuerzeug bis hin zu Flyer und solche Sachen dann halt zu organisieren und Workshops machen. Also, nette Aufgabe. Man hat wieder viel, viel mit Leuten zu tun. Macht Spaß. Zeitintensiv. Ja, wird schon. Kommt drauf an, das ist wie bei jedem Verein, was du dir selbst antust. Mhm. Also, du kannst ein bisschen, also beim Marketing ist es fein, dass du halt viel vorarbeiten kannst. Und wenn der Kugelschreiber schon 3 Wochen vorher bestellst, was alle anderen Leute brauchen, hast du dann auch fein Luft und das ist dann halt da im Verein fein. Ja. Andere Sachen sind ein bisschen kurzfristiger, wie irgendwelche Projektleitungen für Firmenmessen und sowas. Und, oder einfach, wenn man genauere Termine für Sitzungen hat. Es ist neben Job und Studium. Andere sind beim Weißen Kreuz, ich mach halt sowas, das ist, macht Spaß. Mhm. Kommen wir mal aufs Geschichtliche. Wie hat denn das alles angefangen mit der ISD? Ja. Angefangen hat es eigentlich so, wie alles andere im europäischen Umfeld. Da war etwas ganz, ganz Böses einmal, so 30er, 40er Jahre. Ja. Und dann großer, fetter Krieg, Nationalismus überall. Und dass man sich einfach danach überlegt hat, hey, die ganzen Nationalstaaten, die fangen jetzt an mit Atombomben zu spielen und fangen an, und wir haben einfach, der Zweite Weltkrieg ist nicht lang her. Wir müssen einfach wieder dafür sorgen, ein bisschen mehr Verständnis unter die Völker zu schaffen. Wir müssen dafür sorgen, halt für einen Austausch einfach. Die anderen Leute und die Nationen auch zu sagen, dass die Leute aus den anderen Nationen einfach auch, das sind alles Menschen und mit denen kann man, auch wenn sie anders reden, andere Religion haben und anders drauf sein, mit denen kann man dann halt auch super zusammenarbeiten. Und auf das auf ist 1948, wenn ich das da richtig nachlese. 48 schon, ja. Im Januar 1948 am Imperial College in London von einem Mr. Newby. Der James Newby hat dann praktisch die IASD initiiert und dann haben halt Länder wie Belgien, damals Tschechoslowakei, Dänemark, Finnland, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz und UK haben dann praktisch die IASD gegründet und haben dann angefangen, Praktikanten auszutauschen. Und vor allem damals war halt einfach der Idealismus noch stark. Nie wieder Zweiter Weltkrieg. Ja. Oder Nummer 3. Nummer 3, ja. Weil, wie Einstein so schön gesagt hat, im vierten darf man dann wahrscheinlich wieder mal mit Stöcken und Steinen auf ins Losgehen. Und dann ist die Vereinigung eigentlich stetig gewachsen. Es ist dann hauptsächlich an die Universitäten von Professoren übernommen worden oder halt professionell organisiert. Das heißt, es hat Leute gegeben, die wurden halt für das angestellt, haben das dann gemacht. Und das ist eigentlich relativ lange gut gegangen. Die hat sich entwickelt, Länderanzahl ist gewachsen. Und dann hat es halt einen kleinen Umbruch gegeben. Also, IASD Österreich hat es dann auch gegeben. Ja. Die waren in Wien. Da war praktisch die IASD kombiniert mit einem Reisebüro. Das klingt jetzt lustig. Praktisch haben Leute aus einem Reisebüro die Funktion als IASD-Koordinatoren für Österreich mit übernommen und haben dann halt so pro Jahr 80 Praktika vertauscht. Und gleich eine Reise mitgebucht. Und und haben halt dort die Leute helfen können. Ja. Und dann hat es ein paar coole Studenten gegeben, die halt so die typischen Macher. Und man hat gesagt, In was für einem Zeitpunkt sind wir da jetzt? Ja, das ist so 1981, 82. Und dort haben sich halt ein paar Studenten zusammengesetzt, hey, wieso machen wir das jetzt nicht als Verein? Das kennen wir ja auch. Da braucht es nicht jetzt das lustige Reisebüro. Machen wir das einfach studentisch. Weil ich glaube, das hat es in anderen Ländern schon studentisch gegeben und dann haben sie das einfach auch probiert, haben das hochgezogen, das erste Jahr Verein gegründet, Praktika gesucht und gleich einmal am ersten Jahr 140 Praktika präsentiert. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und dann ist die IASD österreichweit studentisch gewachsen, zuerst an der Wiener Universität und dann an der TU hauptsächlich. Und dann nochmal das erste Spin-off an der BOKU in Wien, also nicht weit voneinander. Und dann haben sie angefangen, gleich mal an andere Universitäten zu fahren und dort halt auch Leute anzuwerben. Man muss dazu sagen, damals studentische Leben ist einfach anders gewesen, weil einfach nicht jeder Mensch irgendwie einen Computer daheim gehabt hat und im Studentenheim vor Facebook versumpft ist, sondern die haben halt mehr Karten gespielt oder sowas. Man hat sich im Real Life treffen müssen. Ja, um irgendwie Sozialkontakte zu haben. Ja. Und ja, die IST ist dann auch gewachsen, auch in Innsbruck entstanden. Also da habe ich ein kleines Netzfotole mit von vor 20 Jahren. IST Innsbruck, vier lustige Herren. Kommt dann später in die Shownotes rein, ja, wie die damals ausgeschaut haben. Und ja, dann ist auch IST Innsbruck entstanden, allem relativ klein und nett geblieben. Ja. Ist einmal um 2000 rum als Verein zusammengebrochen und dann neu gegründet worden. 2001. Okay. Und ja, seit 2001 gibt es uns wieder in Innsbruck und ich bin dann seit 2005 dabei. 2006. Und ja, hast schon fünfjähriges Jubiläum. Ja. Das Altherren würden andere Vereine sorgen, aber bin da durchaus hochaktiv und hab meinen Spaß dran. Also sonst würde ich es auch nicht machen. Ja, selbstverständlich. Und Spaß geht doch nichts. Ja. Was macht ihr dann jetzt genau? Was macht die Vereinigung? Unser Hauptziel, das in die Vereinsstatuten rein ist, ist eben sozusagen die Kommunikation und die Verständigung zwischen den Völkern zu fördern. Und unser Hauptmittel ist eben der Austausch von Praktika. Praktisch, wir suchen Praktikumsstellen in Österreich und gehen als Studenten auf die Firmen zu. Hallo, wir sind da der Verein. Wir können euch Studenten vermitteln aus anderen Ländern, also wenn ihr mal interessiert seid, zum Beispiel, liebes Bauingenieurbüro X, möchtet ihr nicht einen Kontakt nach Russland haben, dann fragen die halt dann, ja, sie möchten halt gerne einen Praktikanten haben aus Russland, spezialisiert in den Fachrichtungen und da bleibt dann halt eine bestimmte Zeit, also die meisten Praktika gehen so über 2 bis 3 Monate. Die Dauer ist zwischen, also die, was wir vertauschen, sind halt Praktika zwischen 6 Wochen und 1,5 Jahr. Und in den Raum bewegen sich dann und dann organisieren wir halt dann Praktikanten dazu und vertauschen das dann praktisch eins zu eins. Also bei uns ist der eins zu eins Austausch wichtig, also für jeden Menschen, für jeden Studenten, der ins Ausland geht, kommt einer her und arbeitet bei uns. Und ihr vermittelt es dann im selben Sinne ins Ausland und ausländischen erste Vereine schicken euch dann die Genau. Für die Unternehmen hat das einen Mehrwert? Ja, durchaus. Also von banalen Mehrwert, wenn man sagen würde, ja, durchschnittliche Tiroler Firma und die Englischschreibkompetenzen sind manchmal halt ein bisschen eingerostet. Ist schön umschrieben, ja. Dann kann man auch sagen, hey, wir haben also ich hab, coole Praktikantin kennenlernen dürfen, die hat Bioinformatik studiert. Zuerst in Toronto, dann macht sie ein PhD in Oxford. Mhm. Und der war bei uns ein Jahr lang da und hat in einer Firma geholfen, die ganze Dokumentation auf Englisch sauber hinzukriegen. Weil Kanadierin, der kann das. Klar, ja. Und von solchen Mehrwerten bis halt einfach auch man lernt Leute aus anderen Kulturkreisen kennen. Ja. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt in eine bestimmte Region expandieren, dann frage ich einfach noch, habt ihr nicht Praktikanten irgendwie aus Ghana? Haben wir auch einen da gehabt in Innsbruck. Mhm. Sehr interessanter Mensch. Man hat einfach ein bisschen von seiner Kultur hat er natürlich auch mitgebracht und da hat man dann halt irgendwie so Vergleiche ziehen können, was einfach der zwischenmenschliche Umgang, wie das dann unterschiedlich ist. Und das ist dann halt oft. Das stellen wir uns manchmal, sehr interessant vor. Ja, das ist interessant in beide Richtungen, weil manchmal kommt man Sachen drauf, hey, ich habe ein Klischee gehabt und das stimmt absolut nicht. Ja. Aber andererseits merkst du dann halt einfach Sachen, hey, die leben doch ein bisschen anders. Oder Einstellung zur Religion, zu Sprachen, wie bestimmte Länder andere Länder sehen. Das siehst du super an die Praktikanten. Wenn du halt mehr Vergleich hast, mehrere aus dem gleichen Land. Und kannst auch vielleicht selbst für die versuchen, ein bisschen Bias abzulesen. Also wir sind im Schnitt, was ist wenn ich jetzt mit der Israeli rede, wo sollte man eher vorsichtig ansprechen? Oder wenn man Leute aus bestimmten Regionen trifft? Ja. Also das glaube ich, das erwirtschaftet man sich dann auch bestimmte Kompetenzen in den Bereichen. Und das ist halt für einen Techniker wie mich, ist das halt etwas, glaube ich, brutal Wertvolles für das spätere Leben. Und das macht Spaß. Wieso soll das nicht machen? So. Ja. Jetzt ist es so, jetzt haben wir von denen gesprochen, die zu uns kommen. Warst du selber auch hast du auch selber im Auslandssemester machen dürfen? Oder planst du es? Ja, ich plane mal definitiv mal ins Ausland zu gehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das über die IAS machen werde oder privat, weil ich glaube, ich kenne mich halt jetzt inzwischen mit dem Austausch relativ gut aus, dass ich mir halt auch selbst viel weiterhelfen kann. Ja. Also bei uns ist ja eine zentrale Kompetenz, dass man auf die Leute mit Visa und unterstützend. Visa. Ja. Unterstützend. Visa, Unterkunft und so weiter. Und dass man einfach die Leute am Flughafen abholen und sie erst einmal zur Arbeit bringen. Und ein bisschen bemuttert sozusagen. Alle, ja, bemuttert, wenn man alles sagt, wie es vor allem da in Tirol läuft. Und so die kleinen Hinweise für einen Amerikaner, nein, in Tirol gibt es keine 24-Stunden-Shops. Genau. Ja, in Tirol darf man dann Alkohol trinken. Oh ja, da hat man schon Erfahrung. wie schaut es denn aus seitens der Tiroler Unternehmen? Oder österreichweite Unternehmen, werdet ihr da gut unterstützt? Empfängt man euch mit offenen Armen oder? Ja, also es gibt solche und solche. Ja. Also wie reagiert der durchschnittliche Personaler, wenn irgendein dahergelaufener Student mit einer komischen, kryptischen Vereinsnummer anruft und sagt, ja, hallo, wir hätten da Studenten, Ausländer zu vermitteln? Die erste Kontaktaufnahme geht ja auch mit jeder Firma unterschiedlich vonstatten. Ja. Und vielleicht hat man ja auch jemand da rein sitzen, der schon einmal Erfahrung mit einem ähnlichen Austauschprogramm gemacht hat. Oder wo einfach die Bereitschaft mehr da ist, was weniger da ist. Das ist ganz unterschiedlich und kann sich einfach durch den Wandel in die Personalbüros von Jahr zu Jahr ändern. Das ist. Mhm. Also prinzipiell, wir haben, wenn eine Firma nicht Interesse an einem Praktikum zeigt, dann fragt man bei anderen nach. Also zu tun ist genug. Und ich bin immer wieder froh, mit extrem coolen Firmen zusammenarbeiten zu können, wo man auch merkt, hey, die sind durch und durch Profis, die sind auch mit den Studenten, die super umgehen. Die Studenten gut unterstützen, das Verständnis dafür haben und das ist einfach was Feines. Mhm. Also bestimmte Ingenieurfirmen in Innsbrucker Raum leisten da schon was Nettes. Mhm, ja, das ist dann ganz fein. Von Seiten Universität und Land werdet ihr da unterstützt? Ja. Ich stelle mir da mal vor, die rechtlichen Abläufe mit Visa und so weiter und so fort. Ja, also nimmt man euch doch ein bisschen was ab. Okay, wir haben einmal eine sehr coole Unterstützung, einfach durch den Gesetzgeber. Und zwar Praktikanten, die über den IAS oder ähnlicher Austauschorganisation gehen, die über das uns-zu-uns Austauschsystem haben, bringen ja keine Verzerrung in den Arbeitsmarkt rein, indem man sagt, Hilfe, jetzt werden wir von den Bösen aus dem Osten überrannt. Ja. Sondern da geht da immer jemand raus, der sonst sowieso Praktikum wahrscheinlich da in Österreich gemacht hat. Ja. Und deshalb sind die Praktikanten, was reinkommen, für ein AMS und also vom Arbeitsablauf, vom Arbeitsrechtlichen, sind sie in einem österreichischen Staatsbürger gleichgestellt. Mhm. Okay. Und für Menschen aus Bulgarien, aus Thailand, für eine Dame aus Teheran, was wir im Moment da in Innsbruck haben, ist das natürlich wertvoll, weil das geht sonst ziemlich schwierig, ja. Weil halt doch an manchen Stellen ein bisschen Bürokratur herrscht. Mhm. Und da sind wir halt sehr froh drum und ja, Ansonsten haben wir halt, wir wissen, wie die ganzen Sachen arbeiten, Konsulate und so weiter. Ja. Und können da halt anrufen und mithelfen. Sie kennen euch dann wahrscheinlich auch? Ja, zum Teil schon. Und beschleunigte Abläufe. Ja, ja, ja. Mhm. Also da können wir dann auch gut helfen. Und die Universität ist auch cool drauf. Also wir haben da guten Kontakt. Sie unterstützen uns halt auch mit wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Universität, dass wir halt bestimmte Infrastrukturen mitnutzen können. Ja. Zu Konditionen halt einfach, wo man dann auch selbst zu spüren kriegt, hey, der Verein ist für die Universität auch was wert, weil wir halt ihnen dann im Gegenzug sozusagen ein bisschen Internationalität bringen oder einfach auch die Studenten, was in Innsbruck sein. Wenn wir die ins Ausland bringen, wenn sie zurückkommen, die haben Lebenserfahrung gekriegt, das kriegst du sonst nicht so leicht irgendwo her. Ja, eben, das ist schwierig. Und, ja. Und ja, weil du es gerade angesprochen hast, die Studenten, die ins Ausland gehen, wohin kannst du denn an so einen Tiroler Informatiker zum Beispiel hinverschlagen? Boah, ganz verschieden, ganz verschieden. Also ich habe im Moment, also in die Shownotes werden wir das natürlich reinverlinken, die ganzen Länder, wo wir Praktikum anbieten. Aber ich habe dir da einen wunderschönen Jahresbericht mitgebracht für die erste. Und das letzte Drittel sind da halt Länder mit Cooperating Institutions, was da halt mitarbeiten. Also ich glaube jetzt, da ist schon mal eine Seite voll mit nur Firmen, das schaut nach Deutschland aus. Ja, das ist aber Griechenland, Ghana, Ungarn, Island, sehr schön. Indien, Iran, okay. Ja, im Moment haben wir eine coole Praktikantin aus Teheran da. Also das war für mich so ein Erlebnis. Das muss sehr interessant sein. Ja, das, weil man denkt sich, ja, okay, Dame aus Teheran, wahrscheinlich sehr religiös, wahrscheinlich sehr verschlossen. Schicken wir dann mal ein Damenkomitee beim Flug zum Flughafen, um sie abzuholen. Ja. Und der hat sich als sehr weltoffene Dame herausgestellt. Es ist fein mit ihr, einfach zu ratschen und zusammenzuarbeiten. Und da waren dann einfach auch bestimmte Schranken oder Barrieren im Hirn eingerissen, wenn man einfach solche Leute kennenlernt. Also. Wie ist denn in dem Fall Iran? Okay, es ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es in der österreichischen Politik problematisch ist, aber wie ist es da mit Einreisebedingungen und Visa und so weiter? Wird ein bisschen schwieriger sein. Ja, also wenn sie nicht ihr erstes Praktikum gemacht hat, hätte sie mehr Schwierigkeiten gehabt, einzureisen. Aber da sind wir halt einfach auch dann dahinter, dass wir gut mit denen zusammenarbeiten. Und der IAS in Iran hat halt sozusagen die Representatives dort, die was halt die erste vertreten, das sind Professoren. Und es hat halt ein bisschen mehr Gewicht, wenn ein Professor von der Europäischen Universität für in einer bestimmten Fachrichtung einen formellen Brief an irgendein Konsulat schreibt oder so, ob sie nicht bitte mal schauen könnten, dass das halt doch geht. Yeah. Und einfach durch die IAS hat man bestimmte Vorteile, dass man halt. Hey, wir versuchen überall zu helfen, wo geht. Also funktioniert dann leichter. Und wir haben dann auch im Gegenzug einen Praktikanten in Iran drüben gehabt. Der hat dann auch so eine lustige Erfahrung gehabt. Ja, wir haben ein bisschen Kultur. Ja, ja, das eben genau, zwei Bauingenieure. Sie ein Bauingenieur in Außen-Iran, was herübergekommen ist, bei uns im Institut arbeitet. Und genau umgekehrt ein Bauingenieur, der in Iran geht, in ihrem Institut arbeiten. Also das war Zufall, passiert nicht immer, aber sehr lustig. Ja, ich blattel da gerade durch. Also ich sehe, ihr seid sehr gut verteilt auf der Welt. Mhm. Auch sehr stark in Afrika, wie ich gesehen habe. Afrika ist am wenigsten. Aber die stechen raus. Die stechen raus, weil an das da denke ich mir sonst weniger. Ja. Norwegen auch. Norwegen ist cool. Da haben wir einen Praktikanten in oben gehabt, der hat Klimaforschung gemacht in Oslo. CO2-Analysen und so weiter. Ja. Hat dort ihren Spaß gehabt. Ich glaube, der hat dann auch richtig geglüht vorn. Vor Freude. Das wird dann wahrscheinlich vereinzelt irgendwann dann der Fall sein, dass man dann doch in das Hängen Land bleibt. Ja, ja, das, geht, das. Dass man bleibt. Ja, das. Gerade bei Norwegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. passiert öfters. Also im Moment haben wir einen schottischen Kollegen in Graz, der hat ein Praktikum gemacht in Graz. Und dann habe ich gesagt, ja, fuck Scotland, let's go back to Austria. Der ist echt, echt cool drauf und hat halt dort jetzt seinen Spaß, hat dann PhD angehängt an sein Chemiestudium und macht ihn halt in Graz. Okay, ja, das ist. Ja, es ist dann auch. Es bleiben dann auch die ausländischen Studenten Österreich hängen. Ja, das so, mischt sich dann ein bisschen durch. So schlimm ist es ja nicht bei uns. Ja. Ja, eine Frage hätte ich noch gehabt, woher die Exoten so kommen, aber das hast du schon erwähnt. Mhm. Was habe ich jetzt was nicht bedacht? Haben wir was ausgelassen? Mhm. Genau. Wo sind denn so eure Aktivitäten? Also ihr werdet ja nicht als Verein irgendwo in ein Hinterzimmer agieren, sondern ihr werdet das auch noch effektiv noch bewerben. Ja. Ja, also vom Info-Oben, den wir gerade erst gehabt haben, oder ganz normale Mitarbeitersitzungen, die was eigentlich prinzipiell eher öffentlich gehalten werden. Also wenn man sich anmeldet per E-Mail, hey, ich möchte auch zum Info-Oben vorbeikommen, zum Mitarbeitersitzung vorbeikommen. Mhm. Ich schaue mal euch mal kurz an. Also es steht dann alles auf Homepage, die dann auch über die Show Notes verlinkt wird. Genau, ja. Und ja, dann schlagt man einfach bei uns im Verein auf, trinkt ein Bierchen mit einmal am Abend und horcht sich an, wie wir so genau arbeiten. Und was wir tun, wie wir dann halt auch in die einzelnen Leute weiterhelfen können, weil halt verschiedene Studienrichtungen treffen aufeinander. Und was wir für dich und du für uns tun kannst, ist halt so Gegenseitigkeit. Und dann normale Werbeaktionen wie, ja, wir machen mal auf der Technik draußen einen Glühweinstand, geben dann ein bisschen billiger raus, die Studenten haben eine Freude noch die Klausuren. Für euch ist es ein bisschen ein Einkommen. Ja, wir haben gering, aber. Genau. Wie finanziert ihr euch? Spenden? Spenden würden wir immer annehmen. Also mit dem hätten wir kein Problem, aber das passiert halt relativ selten. Ja. wo wir in Österreich weit finanzieren, also wir haben, wir machen die größte Firmenmesse an der Technischen Universität Wien. Mhm. Oder? Beziehungsweise jetzt gibt es zwei Firmenmessen, eine direkt von der Universität, eine von der IAS. Und dass wir halt dort ein bisschen Einkommen haben oder dass wir ein bisschen Exkursionen organisieren, einfach eine Gruppe Studenten im Bus packen und dann zur Firma hinführen und dass halt die Firma dann, weil das ist ja dann wieder Kontakt mit Firmen, also sie kommen her, um inländische Studenten anzuschauen und anzuwerben. Dann steht der erste Mensch daneben, der halt fragt, hey, möchtest du nicht was Exotischeres einmal versuchen? Ja. Also einfach Firmenkontakt und das geht dann Hand in Hand. Also mit Firmen, wo wir gut zusammenarbeiten können, da machen wir Firmenmessen zusammen, da machen wir Exkursionen zusammen, die kriegen Praktikanten von uns und das ist, Und so fällt ein bisschen Geld auch ab für alle, muss ja auch finanziert werden. Ja, das ist ein bisschen Mitarbeiter. Das berühmt-berüchtigte Motivationsbier. Ja, genau. Dass das irgendwie auf den Tisch kommt. So, habe ich jetzt was vergessen? Ich kann was erzählen, was wahrscheinlich die wenigsten Leute halt von extern so sehen, also Aktivitäten. Wir koordinieren ja ins intern. Mhm. Und das heißt, wir haben zwischen 3 bis 4 Treffen österreichweit pro Jahr, wo man sich einfach mal am Wochenende in einer Jugendherberge in eine nette einbucht und mit Seminarräumen und dort halt ein bisschen Workshops haltet und davor miteinander feiert. Mhm. Und ja, pack mal 20 bis 30 Studenten in einer Jugendherberge und lass sie auf Abend feiern, da kommt schon ein bisschen Spaß zusammen. größeres Ausmaß packst du nicht für ganz Österreich, sondern für ganz Mitteleuropa zusammen, wo dann irgendwie 80 Leute zusammentreffen. Aus Österreich, Polen, die ganzen Tschechen, Slowenen, Slowaken, Kroaten, Deutsche, Schweizer, dann kommen wir in Norwegen vorbei und das ist immer, das ist so super. Also am Abend Party gibt es immer das International Evening. Ja. Jedes Land baut so einen eigenen Tisch auf mit Spezialitäten. Österreich bringt irgendwie Sachertorte und einen Gurktaler Schnaps mit und Norwegen bringt einen frischen Lachs mit ihren lustigen, die haben immer so cooles Knäckebrot und so ähnliche Sachen. Dann die Tschechen, die haben wieder die Bierpyramide dort stehen. Und, Die Tschechen. Ja. Und ja, work hard, party hard. Ja. Ist halt immer wieder Bereicherung und ist auch cool. Ja. Und sonst dann halt gibt es immer wieder ab und zu mal Twinnings. Das heißt, IAS de Innsbruck, das haben wir vorher gemacht, besucht IAS de Belfast und umgekehrt. Ja. Also die sind sonst keine Skifahren lernen. Und wir sind raufgegangen, ein bisschen nordirische Luft schnuppern. So, haben wir Städteführungen gemacht, ein bisschen ins Pubs von innen angeschaut, weil es draußen immer so oft regnet. Und ja, das sind einfach dann auch wieder coole Erfahrungen. Und das bringt halt einfach auch Abwechslung in den Uni-Alltag. Auch wenn man manchmal ein Wochenende mehr aktiv irgendwas arbeitet, aber das macht man halt aus Spaß und einfach durch einen Location-Wechsel, durch Luftwechsel. Auch wenn es anstrengend ist manchmal, aber du kommst dann wieder so überenergetisiert raus. Geht mir zumindest so. Und ja, geht es einfach weiter. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es schön einmal zusammengefasst, oder? Mhm. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Danke dir und für die Einladung. Ja, wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg. Ah, an dem wird es nicht scheitern. Danke.